WDR 5. Neugier genügt. Investieren Sie bei Procon. Seit 2006 jährlich 8% Zinsen durch faire Gewinnbeteiligung. Der Windparkbetreiber Procon ist seit über einem Jahr pleite. Rund 75.000 Anleger bangen um ihr Geld, um insgesamt 1,4 Milliarden Euro. Es ist einer der größten Anlegerskandale der letzten Jahre. Auch Familie Pfeiffer ist betroffen. Ernst Pfeiffer und seine Ehefrau zögern lange, bevor sie mir ein Interview geben. Die Skepsis gegenüber den Medien ist groß. Das Ehepaar wohnt in der Kölner Vorstadt in einem Reihenhaus. Auf dem Dach eine Solarthermieanlage für Warmwasser. Solarzellen sollen dazukommen. Umweltschutz ist für die Rentner wichtig, auch bei der Geldanlage. Da lag es für sie damals vor 8 Jahren nahe, nach und nach insgesamt 100.000 Euro in Procon zu investieren. Ich war schon immer ein Umweltanhänger, bin ich heute noch. Und deswegen hat mich das im Wesentlichen auch so begeistert. Ja, eigentlich hatte ich ein sehr gutes Gefühl, weil Windkrafträder ja sehr gefragt sind und auch im Aufwind sind. Mein Mann, der hat das angelegt und da war ich mit einverstanden. Ein Rückblick. Angefangen hat alles mit einem Flyer. Dann der Informationsabend in einem Hotel. Es gab ein Buffet, erzählt der 73-Jährige. Der Saal war voll, die Stimmung gut. Die waren natürlich alle da, sind ja da, sind Werbeveranstalter, das ist gar keine Frage. Nur die Frage, was wird da erzählt? Wird da glaubhaft erzählt oder wird da, ich meine, dass da nicht besonders, die Risiken besonders hoch erwähnt werden, ist ja ganz eindeutig, das ist nicht zu erwarten. Das Geld des Rentnerpaares ist in Genussrechte geflossen. Auch um die ging es an dem Abend nur am Rande. Für den 73-Jährigen war das anfangs Neuland, obwohl er schon Erfahrung mit Geldanlagen hatte. Mittlerweile weiß er, er hat dem Unternehmen eine Art Kredit gegeben, hat jedoch weniger Rechte als ein Kreditgeber. Und das ist der Haken, denn jetzt steht er in der Gläubigerhierarchie an allerletzter Stelle. Pfeiffer müht sich mit zwei dicken Ordnern ab, wuchtet sie auf den Esstisch. Voll mit Dokumenten über Procon, vollgeschrieben mit feinsäuberlichen Notizen, die sich der Rentner gemacht hat, damit er nichts vergisst. Was ihn bei Procon überzeugt hat, nach dem erneuerbaren Energiengesetz sollte das Unternehmen für seinen Strom eine Mindestvergütung bekommen, 20 Jahre garantiert. Sicherheit genug für Familie Pfeiffer. Nun steht fest, ein Teil des Geldes dürfte trotzdem weg sein. Klar ist eine Täuschung, wenn man Geld verliert, ist schon richtig, ja. Wenn es weg ist, ist es weg, kann man nichts dran ändern. Wütend sind die Rentner nicht. Sie glauben weiter an Procon, hoffen immer noch, dass es mit dem Unternehmen weitergeht. So wie Familie Pfeiffer geht es vielen Anlegern, die in den sogenannten grauen Kapitalmarkt investiert haben. Sie gehen mit ihrem Investment baden. Reden wollen sie darüber nicht. Dass sie Geld verloren haben, ist den meisten Anlegern nämlich peinlich. Betroffen sind Wohlhabende genauso wie Otto-Normalanleger, erzählt Markus Feck von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. In der Regel möchten sie tatsächlich etwas für die Altersvorsorge tun. Dass natürlich der Reiz da ist, etwas mehr zu bekommen als auf dem Tagesgeldkonto, ganz klar. Aber häufig glauben die Leute, in ein wirklich sicheres Produkt zu investieren. Und dann ist natürlich der Schrecken sehr, sehr groß, wenn diese Anlage nicht ansatzweise sicher ist. Häufig besitzen die Anleger wenig bis gar keine Erfahrung mit Finanzprodukten. Sonst würden sie die Risiken besser einschätzen, mein Verbraucherschützer Feck. In der Regel haben sie 20.000 bis 25.000 Euro auf der hohen Kante, weil eine Lebensversicherung ausgezahlt wurde oder eine Abfindung. Oder es gibt ein Geldgeschenk von den Eltern. Dieses Geld investieren die Anleger in zum Teil unseriöse Finanzgeschäfte. Die Unternehmensbeteiligung sind die Klassiker, Investitionen in Schiffe, in Flugzeuge oder in Immobilien. Dann gibt es Anleihen, es gibt Nachrangdarlehen. Ich gebe einem Unternehmen Geld in der Hoffnung, dass mein Darlehen zurückgezahlt wird. Es gibt jetzt en vogue, auch weil es ethisch für die Leute sehr attraktiv ist, Holzinvestments zum Beispiel. Der graue Kapitalmarkt. Ein Sammelbecken für verschiedenste Finanzprodukte, oft komplex und nur schwer verständlich. Grau deshalb, weil auf diesem Teil des Kapitalmarkts wenig Transparenz herrscht, anders als beim streng kontrollierten weißen Kapitalmarkt. Was die Produkte des grauen Kapitalmarkts alle gemeinsam haben, die hohe Rendite. Doch die gibt es nur bei hohem Risiko. Oft droht sogar der Totalverlust. Stichwort Rendite. Wer das im Internet eingibt, stößt auf etliche Werbeanzeigen, Angepriesen werden Investments in Erdöl, Olivenbäume, Rinder oder Holzpellets. Ein Beispiel aus dem Netz, nachgesprochen. German Pellets heizt ihre Rendite an. Mit Holzpellets als Geldanlage und bis zu 8% Zinsen. Direkt vom Marktführer. German Pellets. Energie, die nachwächst. Für solche Investitionen winken mal 8, 9, mal sogar 12% Rendite. Von Risiken ist meistens zunächst einmal nichts zu lesen. Diese Art von Werbung gibt es auch auf diversen Finanz- und Börsenportalen. Beworben werden häufig Finanzprodukte des grauen Kapitalmarkts. Ersichtlich wird es auf den ersten Blick nicht. Ein weiterer Köder, der Promi-Faktor. Es fallen bekannte Namen wie der von Guido Maria Kretschmer, Modedesigner und Fernsehstar, bekannt unter anderem durch Serien wie Shopping Queen. In einem Video des Frankfurter Unternehmens Oil and Gas Invest AG wird er als Aktionär vorgestellt. Die Ex-Talkshow-Moderatorin Sabine Christiansen sitzt im Aufsichtsrat von Windreich, einem Windparkentwickler, der auch in der Insolvenz steckt. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ermittelt seit Ende 2012 unter anderem wegen Kapitalanlagebetrug. Sabine Christiansen will sich dazu nicht äußern. Auf dem grauen Kapitalmarkt machen auch alteingesessene Unternehmen Geschäfte. Investieren Sie ins goldene Handwerk, hieß es auf den Flyern, mit der die Wiener Feinbäckerei Heberer Werbung gemacht hat. Mit täglich frischen Brezeln, Käsekuchen und Sauerteigbroten verdient das Unternehmen Geld in vierter Generation. Ein greifbares Geschäftsmodell. Was aber hat so ein traditionsreicher Familienbetrieb mit dem grauen Kapitalmarkt zu tun? Sehr viel. Denn die Bäckerei Heberer hat sich darüber mit Geld versorgt. 2011 hat sie eine Anleihe herausgegeben, eine Schuldverschreibung. Die Anleger leihen der Bäckerei über eine bestimmte Zeit Geld. In dieser Zeit bekommen sie regelmäßig Zinsen und am Ende in der Regel ihr Geld wieder zurück. Solche Finanzprodukte zählen auch zum grauen Kapitalmarkt, wenn sie, wie in diesem Fall, nicht an der Börse gehandelt werden. Eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Zinssatz von jährlich 7%. Angeblich garantiert. Eine Top-Investition. Bislang hat die Bäckerei pünktlich gezahlt. Risiken gibt es für die Anleihenbesitzer trotzdem, denn die Bäckerei hat Schulden, die sich mittlerweile auf 15 Millionen Euro belaufen. Schon bei der Herausgabe der Anleihen 2011 hatte die Bäckerei darauf hingewiesen, sollte sie die Kredite nicht rechtzeitig bedienen oder verlängern können, wäre das ein Problem. Auch für die Anleger, die dann damit rechnen müssten, dass sie leer ausgehen. Woran also können sich Anleger orientieren, wenn sie ihr Geld investieren wollen? Folgende Fragen sollte jeder für sich abklären, mein Verbraucherschützer Markus Feck. Verstehe ich das Geschäftsmodell? Weiß ich, worin ich investiere? Finde ich das Unternehmen im Internet? Ist es ein deutsches Unternehmen? Oder ist es ein Hochglanzprospekt, der mir eine Adresse irgendwo in der Karibik nennt? Auch da muss man dann von Abstand nehmen. Ein weiterer Punkt ist die Frage nach den Gebühren. Wie viel Geld wird einbehalten? Wie viel landet tatsächlich in dem Investment? Schließlich hat Feck für den Anleger eine allgemeine Faustregel parat. Wenn ihm eine zweistellige Rendite versprochen wird, ohne dass angeblich ein Risiko besteht, dann muss jeder hellhörig werden. Hellhörig werde ich zum Beispiel bei folgendem Angebot im Internet. Eine jährliche Rendite von 12% und mehr winkt für ein Investment in Kautschukbäume. Kautschuk schlägt DAX, heißt es über einer Grafik. Dort sieht man, wie die Preise für Kautschuk in den letzten Jahren angeblich rasant steigen, viel höher als der DAX. Ich will mehr wissen. Um Informationen zu bekommen, fülle ich auf der Seite ein Online-Formular aus, gebe meine Kontaktdaten preis. Kurz darauf eine E-Mail. Ein Anschreiben von der Firma Timberfarm. Darin ist die Rede von einem außergewöhnlichen Angebot. Für 3.600 Euro kann ich 55 Kautschukbäume auf der Plantage Don Patricio in Panama erwerben. Das sei wirtschaftlich attraktiv und ökologisch sinnvoll, heißt es. Gleichzeitig wird der Eindruck erweckt, es gebe großen Bedarf an Kautschuk. Gut für mich als künftigen Kautschukbaumbesitzer. Auf der Internetseite von Timberfarm sehe ich Bilder von wachsenden Kautschukbäumen. Wer aber ist Timberfarm? Ich recherchiere. Timberfarm ist ein Unternehmen aus Düsseldorf. Das sehe ich mir einmal vor Ort an. An einer stark befahrenen Straße vor dem Hauptbahnhof hat die Firma ihren Sitz. Neben einem chinesischen Restaurant. Am Eingang das grüne Logo mit drei abstrakten Bäumen. Zurück im Büro bekomme ich einen Anruf von Timberfarm. Die nachgestellte Szene. Hallo? Hallo, hier ist Timberfarm. Haben Sie unsere E-Mail erhalten? Ja, dazu hätte ich auch ein paar Fragen. Wie kommen Sie eigentlich auf die 12% Rendite? Das ist sehr einfach. Das kann ich Ihnen gerne mal vorrechnen. Der Berater holt aus, erzählt von der Plantage, von meinen künftigen Bäumen, wie sie für mich genau markiert werden, wie viel Kautschuk sie produzieren, wie oft sie geritzt werden. Es prasseln Zahlen auf mich ein. Zu viele Informationen auf einmal. Am Schluss bin ich kaum schlauer. Zufall oder Methode, frage ich mich. 15 Minuten später bekomme ich noch eine E-Mail. Da steht, wie viel Geld ich mit dem Kautschuk und dem Holz der Bäume einnehmen könnte. Timberfarm errechnet mir eine Rendite von 12%, aber unter der Annahme, dass die Preise für Kautschuk jährlich um 5% steigen. Stutzig werden lässt mich der Hinweis. Für den tatsächlichen Eintritt der prognostizierten Ergebnisse und Renditen kann keine Gewähr übernommen werden. Tatsächlich seien die Preise beim Naturkautschuk viele Jahre lang deutlich gestiegen, sagt Helmut Hirsch, Pressesprecher vom Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie, bis 2011. Dann war Schluss mit dem Boom. Wir haben in der jüngeren Vergangenheit erlebt, dass die Naturkautschukpreise sehr deutlich zurückgegangen sind. Und das sind eben Risiken, die im Rohstoffmarkt insgesamt vorhanden sind. Also naturgemäß stets von steigenden Rohstoffpreisen auszugehen, ist sehr optimistisch. Interessant. Mit dieser Information konfrontiere ich die Pressestelle von Timberfarm. Die Webseiten seien noch nicht überarbeitet worden, heißt es. Das habe man jetzt nachgeholt und die Grafik zur Preisentwicklung beim Kautschuk aktualisiert. Und tatsächlich sieht die nun deutlich weniger vielversprechend aus. Ob Timberfarm auch die Renditerechnung überarbeiten und fallende Kautschukpreise mit einkalkulieren will, auf diese Frage habe ich von der Pressestelle bislang keine Antwort bekommen. Doch warum konnte Timberfarm 4 Jahre lang Anleger mit falschen Renditezahlen locken? Der graue Kapitalmarkt sind die erlaubten Geschäfte, die nur ansatzweise beaufsichtigt werden, erklärt Verbraucherschützer Markus Feck. Anders als der streng regulierte weiße Kapitalmarkt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, wacht über den Kapitalmarkt als Finanzpolizei. Wenn Anbieter für ihre Geschäfte von ihr keine Erlaubnis brauchen und nur wenige gesetzliche Vorgaben erfüllen müssen, dann spricht man vom grauen Kapitalmarkt. Das Infomaterial rund um Finanzprodukte des grauen Kapitalmarkts, wie den rechtlich verbindlichen Prospekt, prüft die BaFin nur rudimentär. In erster Linie geht es ihr darum, ob die gesetzlich geforderten Mindestinformationen zum Anbieter und seiner Geldanlage enthalten sind. Ob die werthaltig ist und das Unternehmen seriös und solide und ob sich das angepriesene Geschäftsmodell wirtschaftlich trägt, das alles prüft die BaFin nicht. Das ist so, als würden Professoren Hausarbeiten nach Rechtschreibung und formalen Kriterien durchsehen, vielleicht noch offensichtliche Widersprüche aufdecken, den Inhalt aber außen vor lassen. Die Frage ist allerdings auch, könnte die BaFin aus so einem Prospekt überhaupt herauslesen, ob ein Anbieter und sein Finanzprodukt zum Scheitern verurteilt sind? Schließlich gibt es ein unternehmerisches Risiko, das Anleger auf sich nehmen. Bevor Sie sich zu einer Investition entschließen, sollten Sie die Prospekte gut durchlesen, raten Verbraucherschützer. Wer ein Geschäftsmodell nicht versteht oder Risiken nicht abschätzen kann, soll sich wirklich unabhängig beraten lassen. Den Rat hat auch die Rentnerin Annelie Hubmann aus Dortmund eingeholt, allerdings bei ihrer Hausbank, der Sparkasse vor Ort. Die 71-Jährige wollte vor 8 Jahren 20.000 Euro anlegen. Wir sind wirklich in Geldanlagen unerfahren, ganz unerfahren. Wir haben uns auch nie damit richtig befasst, sondern wir haben das Geld gehabt und sind zur Kasse gegangen und haben gesagt, so, wir möchten das gerne sicher anlegen. Fast 50 Jahre ist sie dort Kundin, ähnlich ist das bei ihrem Ehemann Jens. Wir hatten gegen die Sparkasse wirklich ein blindes Vertrauen, dass man sagt, da kann uns nichts passieren. Die Beraterin nahm sich insgesamt 2 Stunden Zeit für das Beratungsgespräch. Aber davon war 1,5 Stunden privat. Dann machte die Sparkassenmitarbeiterin ihr ein vielversprechendes Angebot. Sie sollte in ein Schiff investieren, genauer in Schiffsfonds. Das sind geschlossene Fonds, an denen Anleger für eine bestimmte Laufzeit Anteile erwerben und dafür Geld bezahlen. Mit dem Kapital wird der Bau von Schiffen finanziert. Während der Zeit sollten Anleger Zinsen bekommen und am Schluss ihr Geld wiedersehen. Das Problem, haben sie einmal Geld investiert, kommen sie nicht mehr so leicht dran. Die Fonds seien rentabel und sicher, sagte die Beraterin. Da könne nichts passieren. Es winkte eine Rendite von 7%. Annelie Hubmann schlug zu und war anfangs sogar stolz darauf. Ich habe immer gesagt, eine Schiffsschraube gehört uns. Da das Ehepaar schon so lange Kunde bei der Sparkasse ist, ging man davon aus, dass für dieses Beratungsgespräch nichts berechnet werden würde. Tatsächlich fielen Provisionen in Höhe von 12% an. Das heißt, 2.400 Euro gingen an die Bank. Gesagt wurde der Familie Hubmann davon in der Beratung aber nichts. Und den rechtlich verbindlichen Verkaufsprospekt gab es erst, nachdem die Beratung zu Ende war und das Ehepaar alle Dokumente unterzeichnet hatte. Das heißt also, wir wurden nicht während des Beratungsgesprächs anhand der Inhalte dieses Prospektes informiert, was uns da eigentlich erwartet. Dann ein Anruf mitten im Urlaub. Mit dem Schiffsfonds stimme etwas nicht, sagte die Beraterin. Er entwickle sich nicht wie geplant. Einige Zeit später bekam Familie Hubmann zum ersten Mal Zinsen ausgezahlt. Kurz darauf wurden sie von dem Anbieter des Schiffsfonds, Dr. Peters, schriftlich aufgefordert, dieses Geld wieder zurückzuzahlen. Noch einmal Post. Diesmal wurden die Rentner sogar gebeten, den Fonds zu unterstützen und Geld nachzuschießen. Ganze 4.000 Euro. Dem Ehepaar drohte der Totalverlust. Damit hatte es gar nicht gerechnet. Wir sind nur sehr, sehr wenig aufgeklärt worden. Und zwar in Bezug auf Sicherheit. Man hat uns nicht gesagt, dass wir das ganze Geld verlieren können, dann hätten wir so etwas nie gemacht. Nie. Das ließ sich Familie Hubmann von der Sparkasse nicht bieten und zog vor Gericht. Dort bekam sie Recht, weil sie über versteckte Provisionen nicht ausreichend informiert worden war. Das investierte Geld bekam das Ehepaar in voller Höhe erstattet. Betreut wurden sie von dem Düsseldorfer Rechtsanwalt Thomas Meschede. Er kritisiert, die Bank habe nicht zur Sprache gebracht, dass es damals viel zu viele Containerschiffe auf den Weltmeeren gegeben habe, was auf dem Schiffsmarkt zu einer regelrechten Blase geführt habe. Und die sei durch die Finanzkrise noch verschärft worden. So wie sie würden viele Banken handeln, ist er überzeugt. Sie verdienen mit den Empfehlungen von Anlagen Provisionen und neigen deswegen nach unserer Erfahrung dazu, dass sie die Risiken dieser Beteiligungen eher verschweigen und nur die Vorteile in den Vordergrund rücken. So, dass solche Prozesse rund um Falschberatungen bei Schiffsfonds mittlerweile bei Gerichten in Nordrhein-Westfalen schon zum Tagesgeschäft gehören. Doch selbst wenn der deutsche Rechtsstaat eingreift, ist es oft schon zu spät und ein Teil der Anlegergelder weg. So wie im Fall der Frankfurter Immobiliengruppe S&K. Gegen die ermittelt seit 2 Jahren die hiesige Staatsanwaltschaft. Mittlerweile steht die Anklageschrift, es ist der größte Betrugsfall, den die Behörde je zu meistern hatte. Den Schaden schätzen die Ermittler auf 240 Millionen Euro, doch nur 54 Millionen Euro konnten sie sicherstellen. Mit dem Rest sollen sich die Angeschuldigten ein Leben in grenzenlosem Luxus finanziert haben. Sie kauften sich Sportkarossen und Luxusuhren, feierten rauschende Feste mit leicht bekleideten Frauen und einmal sogar mit einem echten Elefanten. Für die Anleger heißt das, von den 10.000 geprellten Opfern, die in Immobilienfonds von S&K investiert haben, dürften etliche leer ausgehen. Ein Teil von ihnen vertritt die Frankfurter Rechtsanwältin Edda Devici. Sie hilft ihnen, ihre Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Vor dem Mikro will keiner reden. Also ich habe durchaus Mandanten, die auch über 100.000 Euro investiert haben in so einen Immobilienfonds. Und wenn die mal plötzlich weg sind und die Leute nicht wissen, wie sie den Verlust auffangen sollen und vor allen Dingen auch im Alter auffangen sollen. Also für meine Mandanten ist das ein ganz harter Schlag. Und insofern ist da viel Wut und Verzweiflung mit im Raum. Dabei schien das Geschäftsmodell der S&K-Gruppe attraktiv. Das Unternehmen wollte Immobilien aus Zwangsversteigerungen erwerben, renovieren und mit Gewinn weiterverkaufen. Das nötige Geld sammelte das Frankfurter Unternehmen unter anderem über Immobilienfonds ein. Wer dort einstieg, dem winkte eine Rendite im zweistelligen Bereich. In Betongold investieren, das klingt solide. Wenn dann noch ein Gutachter den Wert der Immobilien prüft, wiegen sich viele Anleger in Sicherheit. Ein Trugschluss, wie sich jetzt herausstellt. Wer nicht weit genug vorne in der Gläubigerschlange steht, der muss mit einem Totalverlust rechnen. Das ist leider so. Anlegerskandale wie dieser haben die Politik wachgerüttelt. Um die Anleger besser zu schützen, hat die Bundesregierung in den letzten Jahren etliche Gesetzesinitiativen auf den Weg gebracht. Zuletzt das Kleinanlegerschutzgesetz. Kern dieses Gesetzes: Die Bundesanstalt für Dienstleistungsaufsicht, BaFin, soll in ihrer Aufsichtsrolle gestärkt werden. Doch die warnt schon vor falschen Hoffnungen. Oder um es mit den Worten der BaFin-Präsidentin Elke König zu sagen, Ein Urteil darüber, ob eine Geldanlage wirtschaftlich sinnvoll und erfolgsversprechend sei, gebe man nach wie vor nicht ab. Verbraucher müssten für sich selbst denken, ihren Teil der Verantwortung tragen. Und dazu gehört wohl auch, was BaFin-Chefin König nicht angesprochen hat, sich von angeblich hochlukrativen Finanzgeschäften nicht blenden zu lassen und die eigene Gier im Zaum zu halten. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.